Hallo, wir sind's. Hallo, das ist in dem Fall der Dominik. Was heißt hier in dem Fall? Es ist immer der Dominik und der Jürgen und der andere. Mimi. Naja, pass na auf. Pass na auf. Nein, vielleicht haben wir irgendwann Gäste. Achso, schmeißt ihr mich raus irgendwann? Nein, nix da. Wir spielen heute wieder eine Runde A. Das heißt 10 Sätze ungefähr. Und vielleicht werden es auch 11. Wenn Dominik die Folge vorbereitet, auch gerne mal 100. In dem es zu raten gilt, welche Person in dem Fall ich bin. Wollen wir loslegen? Also hopp. Hopp, hopp. Fange ich einfach mal direkt an. Mein Vater arbeitete als Wärter bei der Post. Ich zog in meiner Jugend sehr oft um. Als Wärter? Ja, als Wärter. Ich zog daher oft um, bis meine Familie schließlich in Poughkeepsie sesshaft wurde. Du siehst so aus und klingst so, als wenn du die Geschichte selber nicht glauben würdest. Ja. Du brauchst mehr Selbstvertrauen. Ja. Ich bin Wärter der Post bei Paketi. Nein, dein Vater war Wärter bei der Post. Also erstens, Jürgen hat ja schon gefragt, was zum Geier macht dein Wärter bei der Post? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Naja, also oder im Sinne von also nicht im Sinne von wegschließen, sondern so Aufpasser oder. Und ist Paketi die der Ort, wo die Zentrale der Post ist oder die, wo die ganzen Pakete. Der nebulöse Ursprungsort der Deutschen Post. Ich buchstabiere Pougheepsie. Okay, noch nie gehört. Tja. Ja, please proceed. Schon in meiner Jugend faszinierte mich darstellende Künste, Schundliteratur und Comics. Schundliteratur. Das fasziniert mich auch heute noch. Quentin Tarantino. Nein. Muss ich was sagen? Nee, ich hebe mir meine Tipps noch. Also, so viele Leute fallen mir nicht ein. Spart ihr den Atem. Ich muss sparsam sein. Okay. Meine letzten Worte waren wahrscheinlich, Kathy, I can't breathe. Was meine alkoholkranke Frau ignorierte, weil sie die Schnauze von mir voll hatte. Sie wollte nicht mehr herumkommandiert werden. Okay, also seine Frau hat ihn mit dem Kissen erstickt. Nein. Eine alkoholkranke Frau. Nee, weiter bitte. Ich glaube, eine der Regeln, ich bin ja der Letzte, der sich an die Regeln hält, aber wir haben, das ist niemand aus dem deutschsprachigen hier. Korrekt. Okay, ja. Achso, sonst wären seine letzten Worte natürlich, wäre interessant zumindest. Jo. Interessante Wortwahl. Es gibt ja auch Menschen, die auf einmal in anderen Zungen sprechen. Stimmt. Ich wurde letztendlich verbrannt und meine Asche auf hoher See verstreut. Ich weiß es. Der Autor von Fear and Loathing in Las Vegas? Nein. coole Idee, aber. In meinem Kriegseinsatz verlor ich 2 Zähne und wurde von einem Maschinengewehr mehrfach ins Bein geschossen. Dabei fürchtete ich mich sehr davor, verarztet zu werden, aber nicht wegen der Spritzen. Sondern? Das sagt er ja nicht. Ach so, sagt er nicht. Wahrscheinlich hat er Drogen genommen. Das sollte nicht rauskommen. Joseph Beuys. Nein. Der kleine Prinz. Der war ja auch Deutscher. Der kleine Prinz. Der kleine. Natürlich, in der kleinen Prinz-Geschichte, wie er mit MG ins Fuß geschossen wurde. Also du meinst Harry. Harry. Oh Gott. Das Niveau nimmt schon wieder ab hier. Unglaublich. Das sagst du irgendwie jedes Mal. Ja. Ja, anstatt dass du dich mal dran gewöhnst, dass das Niveau einfach immer auf dem Niveau ist. Wir nehmen ja nicht alle Folgen im Stück auf. Ja. Ich arbeitete sehr oft unter Synonymen. Unter anderem N-Gora und Aktoftelmik, was übrigens Wodka Gimlet rückwärts heißt. Heute genieße ich eher Kultstatus als künstlerische Anerkennung. Ah ja. Das mit dem rückwärts buchstabiert, das macht genauso wenig Sinn wie vorwärts. Ja, Harald Junke. Also Wodka Gimlet ist ein Drink. Ah, okay. Deswegen bin ich auch auf Harald Junke gekommen. Nee, ist das Harald Junke? Das ist ja kein Deutscher. Weiß man's? Nee, hat er gesagt, nicht aus dem deutschsprachigen Umfeld. Okay, ach so. Los! Ich versuchte stets mit minimalem Einsatz von Geld, Zeit und Personal zu arbeiten. Auch trat ich selbst mit meinem alter Ego Shirley in Werken, wie auch in der Öffentlichkeit in Erscheinung. Das alter Ego heißt Shirley. Mhm. Ist der Typ aus Scrubs? Nein. Edward. Richtig. Sehr schön. Es ging um den Regisseur Ed Wood. Trash-Regisseur und heutige Kultfigur. Escape from Planet 9. Oder wie heißt es? Terror from Planet 9. Planet 9 from Outer Space. From Outer Space, ja. Wollte gerade sagen. Das war Ed Wood. Okay, ich konnte im ersten Moment echt nichts damit anfangen. Noch die restlichen. Aber kannst du bitte nochmal Regisseur sagen? Regisseur. Danke. Laut meiner eigenen Aussage trug ich, und jetzt kommt auch der Grund, im Zweiten Weltkrieg unter meiner Uniform BH und Spitzenhöschen. Besonders das Gefühl von Angora auf meiner Haut hat es mir angetan. Hm. Warum auch nicht? Ja. Ich trage das jetzt. Er war auch seiner Aussage nach nie was Sexuelles. Auch, dass er da so eine Drag-Persönlichkeit namens Shirley hatte, war für ihn nicht sexuell konnotiert. Ist klar. Kommt gleich noch, worauf es zurückzuführen ist, laut seinen Aussagen. Mein bekanntestes Werk heißt wie ein Betriebssystem der Bell Labs. In dem Fall Plan 9 from Outer Space, beziehungsweise das Betriebssystem Plan 9 from Bell Labs. Meine Mutter kleidete mich wie ein Mädchen der Zeit. Sie hätte wohl lieber ein Mädchen als mich gehabt. Posthum wurde mir der Golden Turkey Award verliehen, 1989. Und zuletzt, ich wurde von Johnny Depp dargestellt. Ah. So was. Machen wir eigentlich ein Punktesystem? Je früher man errät, desto mehr Punkte kriegt man bei A. Weil ich habe das Gefühl, ich fühle langsam. Oh ja. Die Frage ist, ob man es geschafft hat, wenn man von Johnny Depp dargestellt wird, oder ob das eher, ist das eher eine Strafe? Hm. Schwierig. Das hat in den letzten, wir hatten es vorhin von Mel Gibson, das ist ungefähr die gleiche Frage, die man sich heutzutage stellen muss. Oder frag mal Willy Wonka, was er davon hält. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Ich glaube, damit können wir dann auch rausgehen, oder? So. So denn, bis zum nächsten Mal. Ciao. Umpa Lumpa war es, mir ist es nicht eingefallen. Umpa Lumpa. Hauptsache ihr zwei können singen. Hä? Jetzt weißt du, warum wir diesen Podcast machen. Ich will einfach nur singen. Ich möchte nur singen.